Abschnitt 1 aus David Copperfield, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Erstes Kapitel: Meine Geburt. Ob ich der Held meines eigenen Lebens werden oder ob jemand anders diese Stelle ausfüllen soll, werden diese Seiten zeigen. Um mit dem Anfange meines Lebens anzufangen, berichte ich das, wie man mir gesagt hat und wie ich glaube, ich an einem Freitage um 12 Uhr um Mitternacht geboren bin. Wie ich vernahm, fing zu gleicher Zeit die Uhr zu schlagen und ich zu schreien an. In Anbetracht des Tags und der Stunde meiner Geburt erklärten die Amme und einige kluge Nachbarinnen, die schon Monate zuvor, ehe es möglich war, dass wir persönlich bekannt werden konnten, eine lebhafte Teilnahme für mich gezeigt hatten, erstens, dass meine Bestimmung sei, im Leben kein Glück zu haben, und zweitens, dass ich das Vorrecht habe, Geister und Gespenster zu sehen. Denn ihrem Glauben nach waren diese beiden Gaben jedem unglücklichen Kinde beiderlei Geschlechts, das um Freitag Mitternacht geboren wurde, eigen. Über den ersten Punkt brauche ich hier nichts zu sagen, weil meine Geschichte am besten zeigen wird, ob sich diese Voraussetzung bewahrheitet hat oder nicht. Hinsichtlich des zweiten Punktes will ich nur bemerken, dass, wenn nicht dieser Teil meiner Erbschaft in meinem zartesten Alter schon erschöpft wurde, ich ihn noch nicht angetreten habe. Aber ich beklage mich auch gar nicht darüber, und wenn jemand anders im gegenwärtigen Genuss dieses Teils meines Eigentums ist, so mag er ihn immerhin behalten. Ich bin mit einem Netz zugleich auf die Welt gekommen, welches zu dem niedrigen Preise von 15 Guineen in den Zeitungen ausgeboten wurde. Ob den zur See Reisenden damals das Geld oder der Glaube abging und ob sie Korkjacken vorzogen, weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass man nur ein einziges Gebot vernahm, und zwar von einem als Wechselmäkler bekannten Anwalt, der 2 Pfund bar und den Rest in Sherry bot, aber zu einem höheren Preise nicht vor dem Ertrinken sichergestellt sein wollte. Demnach wurde die Anzeige mit Verlust zurückgenommen, denn was den Sherry betrifft, so wurde der meiner Mutter gerade versteigert. Und 10 Jahre später spielte man das Netz in unserer Gegend in einer Lotterie unter 50 Personen aus. Jedes Los kostete eine 1/2 Krone und der Gewinner hatte noch 5 Schillinge zuzulegen. Ich war selbst anwesend und besinne mich noch, wie es mir ganz unangenehm und verlegen zumute war, dass ein Teil von mir auf diese Weise unter die Leute kam. Soviel ich mich erinnern kann, gewann das Netz eine alte Dame mit einem Handkörbchen, welche die festgesetzten 5 Schillinge in lauter Halbpennystücken sehr zögernd hervorholte. Es fehlten dann noch 2½ Pence, wovon man sie nur mit großem Aufwand von Arithmetik überzeugen konnte. Eine Tatsache, an die man sich noch lange in jener Gegend erinnern wird, ist, dass sie nicht ertrank, sondern glücklich im 92. Jahre in ihrem Bette starb. Soviel ich weiß, bildete sie sich bis zu ihrem letzten Augenblicke am meisten darauf ein, dass sie in ihrem ganzen Leben nie auf dem Wasser gewesen war, außer wenn sie über eine Brücke ging, und dass sie bei ihrem Tee, den sie außerordentlich liebte, stets ihre Entrüstung über die Gottlosigkeit der Seeleute aussprach, die auf dem Meere herumschweiften. Vergeblich stellte man ihr vor, dass sie einige Lebensannehmlichkeiten, den Tee vielleicht mit eingeschlossen, dieser Unsitte verdanke. Sie wiederholte stets mit größerem Nachdruck und mit einem instinktmäßigen Gefühl von der Stärke ihres Einwandes: Ich will aber nichts vom Herumschweifen wissen. Doch um nicht selbst herum und abzuschweifen, will ich wieder zu meiner Geburt zurückkehren. Ich erblickte in Blunderstone in Suffolk das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind. Die Augen meines Vaters schlossen sich 6 Monate eher, als die meinigen sich öffneten. Selbst jetzt kommt mir der Gedanke seltsam vor, dass er mich niemals gesehen hat, und noch seltsamer die dunkle Erinnerung aus meiner ersten Kinderzeit an den weißen Grabstein auf dem Kirchhofe und meine unsägliche Trauer bei dem Gedanken, dass er dort draußen allein liege in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht und die Haustüre fast grausam kam es mir damals vor demselben verschlossen und verriegelt war. Eine Tante meines Vaters, von der ich bald mehr zu erzählen haben werde, war die angesehenste Person in unserer Familie. Miss Trotwood oder Miss Betsy, wie meine arme Mutter sie stets nannte, wenn sie die Scheu vor dieser gefürchteten Dame hinlänglich überwand, um sie überhaupt zu erwähnen, was nur selten geschah, war mit einem Gatten verheiratet gewesen, jünger als sie und sehr schön, nur nicht im Sinne des alten Sprichworts »schön ist, wer schön tut«, denn er stand stark im Verdachte, Miss Betsy geprügelt zu haben, und einmal sogar soll er bestimmte Anstalt getroffen haben, sie zum Fenster hinauszuwerfen. Diese Unverträglichkeit der Gemütsart veranlasste Miss Betsy in eine Trennung durch gegenseitige Übereinkunft zu willigen. Er ging mit seinem Kapital nach Ostindien, und dort hat man ihn nach einer abenteuerlichen Familiensage einmal mit einer Begum, einer Frau, auf einem Elefanten gesehen. So viel ist sicher, dass 10 Jahre später die Nachricht von seinem Tode ankam. Was meine Tante dabei fühlte, weiß niemand, denn unmittelbar nach der Trennung nahm sie ihren Mädchennamen wieder an, kaufte sich ein Landhäuschen in einem weit entlegenen Weiler an der Seeküste und lebte dort mit einer einzigen Dienerin in unerbitterlicher Zurückgezogenheit. Mein Vater war früher einmal ihr Liebling gewesen, aber sie fühlte sich tödlich beleidigt von seiner Heirat, weil meine Mutter ein Wachspüppchen war. Sie hatte meine Mutter nie gesehen, wusste aber, dass sie noch nicht 20 Jahre alt war. Mein Vater und Miss Betsy sahen sich nie wieder. Er war noch einmal so alt als meine Mutter, als er sie heiratete, und von zarter Gesundheit. 1 Jahr darauf starb er, 6 Monate vor meiner Geburt. So standen die Sachen an dem Nachmittag jenes wichtigen und ereignisreichen Freitags, wie man mir erlauben wird, ihn zu nennen. Ich kann natürlich keinen Anspruch machen zu wissen, wie die Sachen damals standen, oder aus eigener Anschauung das, was hier folgt, zu berichten. Meine Mutter saß am Kamine durchaus nicht wohlauf und sehr niedergedrückt, schaute in das Feuer durch ihre Tränen und sann trübe über ihr und des vor der Geburt Verwaisten, dessen Ankunft binnen kurzem erwartet wurde, Schicksal nach. Es war ein heller, windiger Märznachmittag, und sie saß betrübt und niedergeschlagen da und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie glücklich die zu erwartende schwere Prüfung durchmachen werde, als sie ihre Augen trocknete und aufblickte und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame zum Garten hereintreten sah. Beim zweiten Blick schon hatte meine Mutter die sichere Ahnung, dass es Miss Betsy sei. Die untergehende Sonne warf ihre Strahlen über die Garteneinfassung auf die fremde Dame, und sie näherte sich der Tür mit einer unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, die nur ihr angehören konnte. Als sie das Haus erreichte, gab sie noch einen anderen Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft erwähnt, dass sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme, und jetzt, anstatt die Glocke zu ziehen, trat sie ans Fenster und drückte ihre Nase mit solcher Energie gegen das Glas, dass meine arme gute Mutter nachher immer erzählte, die Nase sei in einem Augenblick ganz platt und weiß geworden. So sehr erschrak meine Mutter über sie, dass ich immer überzeugt gewesen bin, dass ich Miss Betsy das Glück verdanke, an einem Freitag geboren worden zu sein. In ihrem Schreck war die Mutter aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsy sah sich langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am anderen Ende der Stube anfing und wendete maschinenmäßig und wie ein Türke auf einer Schwarzwälder Wanduhr ihren Kopf, bis ihre Blicke auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Brauen zusammen und winkte meiner Mutter wie eine, die das Befehlen gewohnt ist, die Türe aufzumachen. Meine Mutter gehorchte. »Mrs. David Copperfield, glaube ich«, sagte Miss Betsy. »Ja«, sagte meine Mutter schüchtern. »Miss Trotwood«, sagte die Dame, »Sie haben von ihr gehört, hoffe ich.« Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt und sie hatte das unangenehme Gefühl, nicht danach auszusehen, dass es ein überwältigendes Vergnügen gewesen sei. »Jetzt steht sie vor Ihnen«, sagte Miss Betsy. Meine Mutter verbeugte sich und bat sie einzutreten. Sie trat in die Wohnstube, wo meine Mutter gesessen hatte, denn das Besuchszimmer auf der anderen Seite des Ganges war nicht geheizt und war nicht geheizt gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis. Und als sie beide Platz genommen und Miss Betsy nichts sprach, fing meine Mutter nach einem vergeblichen Bemühen, sich zu fassen, zu weinen an. »Oh, still, still«, sagte Miss Betsy hastig. »Nur das nicht, bitte, bitte!« Aber meine Mutter konnte doch nicht anders und ihre Tränen flossen, bis sie sich ausgeweint hatte. »Nimm die Mütze ab«, sagte Miss Betsy, »dass ich dich sehen kann.« Meine Mutter war zu sehr eingeschüchtert, um dieses seltsame Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie das gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche und tat es mit so zitternden Händen, dass ihr Haar, das sehr üppig und schön war, sich löste und auf ihre Schultern herabfiel. »Ach, mein Himmel«, rief Miss Betsy, »du bist ja noch ein wahres Kind.« Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch sehr jugendlich aus. Sie ließ den Kopf sinken, als ob es ihr Fehler wäre, und sagte schluchzend, dass sie allerdings fürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe und werde auch ein Kind von einer Mutter sein, wenn sie am Leben bliebe. In der kurzen Pause, die hierauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miss Betsy ihr Haar berühre, und zwar mit keiner unsanften Hand, aber wie sie schüchtern hoffend hinblickte, saß die Dame da mit aufgeschürztem Kleid, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf das Kamingitter gestützt und schaute mit grimmigem Blick ins Feuer. »Aber in des Himmels Namen«, sagte Miss Betsy plötzlich, »warum Krähenhorst?« »Meinen Sie das Haus, Madame?« frug meine Mutter. »Warum Krähenhorst?« sagte Miss Betsy. »Taubenschlag wäre passender gewesen, wenn ihr beide Begriffe vom praktischen Leben gehabt hättet.« »Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben«, erwiderte meine Mutter. »Als er das Haus kaufte, gefiel es ihm, dass Krähen in der Nähe waren.« Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so gewaltig durch die alten, hohen Ulmen hinten im Garten, dass sowohl meine Mutter wie Miss Betsy ihre Augen dorthin wenden mussten. Als die Ulmen sich gegeneinander neigten wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüsterten, und nachdem sie einige Sekunden so gelegen in heftige Bewegung gerieten und mit ihren zackigen Armen in die Luft fuhren, als ob diese Geheimnisse zu grässlich wären für ihre Seelenruhe, wurden ein paar alte, vom Sturm zerrissene Krähennester auf den höchsten Zweigen wie Wracks auf einer stürmischen See hin- und hergeworfen. »Wo sind die Vögel?« fragte Miss Betsy. »Wie?« Meine Mutter hatte an etwas anderes gedacht. »Die Krähen! Wo sind sie hingekommen?« frug Miss Betsy. Seit wir hier sind, haben wir keine gesehen, sagte meine Mutter. Wir glaubten, Mr. Copperfield glaubte, es sei ein großer Krähenhorst, aber die Nester waren alt und die Vögel haben sie seit langer Zeit verlassen. »David Copperfield, wie er leibte und lebte«, sagte Miss Betsy. »David Copperfield von Kopf bis zu Fuß nennt ein Haus einen Krähenhorst, wenn keine Krähe in der Nähe ist, und nimmt die Vögel auf guten Glauben, weil er die Nester sieht.« »Mr. Copperfield ist tot«, gab meine Mutter zur Antwort, »und wenn Sie wagen, sich unfreundlich über ihn gegen mich zu äußern...« Ich glaube, meine arme Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich an meiner Tante tätlich zu vergreifen. Aber diese hätte sie leicht mit einer Hand bezwungen, selbst wenn meine Mutter in einer besseren Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre als heute Abend. Aber es blieb beim Aufstehen, und sie setzte sich wieder sehr demütig hin und sank in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, oder als Miss Betsy sie zu sich gebracht hatte, sah sie letztere am Fenster stehen. Die Dämmerung wurde jetzt bereits zur Dunkelheit, und so unvollkommen sie sich erkennen konnten, so brauchten sie dazu noch das schwache Licht des schimmernden Feuers. »Nun«, sagte Miss Betsy und trat wieder an den Stuhl, als ob sie bloß einen Augenblick hinausgeguckt hätte, »und wann meinen Sie?« »Ich zittere über und über«, stammelte meine Mutter, »ich weiß nicht, was mir fehlt, ich sterbe sicherlich.« »Nein, nein«, sagte Miss Betsy, »trinken Sie eine Tasse Tee.« »Ach Gott, ach Gott, meinen Sie, dass mir das gut tun wird?« rief meine Mutter in hilflosem Tone. »Natürlich«, sagte Miss Betsy, »es ist alles bloß Einbildung. Wie heißt denn das Mädchen?« »Ich weiß nicht, ob's ein Mädchen sein wird«, sagte meine Mutter unschuldig. »Oh, das Kind«, rief Miss Betsy, »das meine ich nicht. Ich meine das Dienstmädchen.« »Peggotty«, sagte meine Mutter. »Peggotty«, wiederholte Miss Betsy mit einiger Entrüstung, »willst du damit sagen, Kind, dass ein Menschenkind in eine Christenkirche gegangen ist und sich Peggotty hat taufen lassen?« »Es ist ihres Vaters Name«, sagte meine Mutter schüchtern. »Mr. Copperfield nannte sie so, weil ihr Taufname dem meinigen gleich ist.« »Heda, Peggotty«, rief Miss Betsy, indem sie die Stubentür öffnete. »Tee, deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch!« Nachdem sie dieses Gebot so gebieterisch gesprochen, als ob sie von jeher die anerkannte Herrin des Hauses gewesen und die erstaunte Peggotty, die verwundert über die fremde Stimme mit einem Lichte in der Hand den Gang heraufkam, erwartet hatte, machte Miss Betsy die Tür wieder zu und nahm Platz wie vorhin, die Füße wieder auf das Kamin gestützt, das Kleid aufgeschürzt und die Hände über ein Knie gefaltet. »Sie meinten, es würde ein Mädchen werden«, sagte Miss Betsy. »Ich zweifle gar nicht daran. Ich habe eine Ahnung, dass es ein Mädchen werden muss. Nun will ich dir sagen, Kind, von dem Augenblicke der Geburt des Mädchens an...« »Vielleicht ist's ein Knabe«, erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen. »Ich sage dir, ich ahne im Voraus, es ist ein Mädchen«, entgegnete Miss Betsy. »Widersprich nicht. Von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an, Kind, werde ich seine Freundin sein. Ich will seine Patin werden, und sie soll Betsy Trotwood Copperfield heißen. Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield muss im Leben alles gut gehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Sie muss gut auferzogen und in Acht genommen werden, dass sie ihr Vertrauen nicht törichterweise jemandem schenkt, der es nicht verdient. Das wird meine Sorge sein.« Miss Betsy warf bei jedem dieser Sätze den Kopf zur Seite, als ob das erlittene Unrecht vergangener Zeiten in ihr wieder lebendig würde und sie jede offene Deutung auf dasselbe mit großer Anstrengung zurückhielte. Das dachte sich wenigstens meine Mutter, als sie die Tante bei dem schwachen Schimmer des Feuers beobachtete, zu sehr eingeschüchtert von Miss Betsy, zu unruhig in ihrem Gemüte und überhaupt zu verwirrt, um irgendetwas sehr klar zu beobachten oder zu wissen, was sie sagen sollte. »Und war David gut gegen dich, Kind?« frug Miss Betsy, als sie eine Weile geschwiegen hatte und die Zuckungen ihres Kopfes allmählich aufgehört hatten. »Habt ihr euch gut vertragen?« »Wir lebten sehr glücklich«, sagte meine Mutter. »Mr. Copperfield war nur zu gut gegen mich.« »Er hatte ich wahrscheinlich verzogen«, erwiderte Miss Betsy. »Ich fürchte sehr, er hat mich nicht erzogen, ganz allein und ohne Stütze wieder in die raue Welt zu treten«, schluchzte meine Mutter. »Na, nur nicht weinen«, sagte Miss Betsy. »Es war keine gleiche Ehe, Kind, wenn es eine gleiche Ehe geben kann. Und deshalb frug ich, du warst eine weise Kind, nicht wahr?« »Ja.« »Und Gouvernante?« »Ja, Gouvernante in einer Familie, die Mr. Copperfield häufig besuchte. Mr. Copperfield war sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag. Und ich sagte, ja. Und so wurden wir Mann und Frau«, sagte meine Mutter einfach. »Ha, armes Kind«, murmelte Miss Betsy und sah immer noch grimmig ins Feuer. »Weißt du etwas?« »Ich bitte um Verzeihung, Madam«, entgegnete meine Mutter. »Von der Wirtschaft«, sagte Miss Betsy. »Ich fürchte nicht viel«, erwiderte meine Mutter, »nicht so viel, als ich wünschen könnte. Aber Mr. Copperfield lehrte es mir.« »Wusste selber nicht viel davon«, sagte Miss Betsy in einer Parenthese. »Und ich wäre bald darin fortgeschritten, denn da ich sehr eifrig im Lernen und er sehr gutmütig im Lehren war, wenn das große Unglück seines Todes«, meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen. »Nun, nun«, sagte Miss Betsy. »Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloss es mit Mr. Copperfield pünktlich jeden Abend ab«, rief meine Mutter mit einem neuen Ausbruch des Schmerzes. »Nun, nun, nur nicht geweint«, sagte Miss Betsy. »Und wir hatten nie ein Wort der Uneinigkeit darüber, außer wenn Mr. Copperfield tadelte, dass ich die 3 und die 5 einander so ähnlich und an die 7 und die 9 schleifen machte«, begann meine Mutter von neuem und sah sich wieder von Tränen unterbrochen. »Du wirst krank werden«, sagte Miss Betsy, »und das ist weder für dich noch für meine Pate gut. Komm, du musst das sein lassen.« Dieser Beweisgrund trug einiges zur Beruhigung meiner Mutter bei, obgleich ihr zunehmendes Übelbefinden einen größeren Anteil daran hatte. Es folgte eine Pause des Schweigens, das nur unterbrochen wurde von einem gelegentlichen »Ha!« der Miss Betsy, die immer noch da saß, die Füße auf das Kamin gestützt. »David hatte sich für sein Geld eine Leibrente gekauft«, sagte sie endlich. »Was hat er für dich getan?« »Mr. Copperfield«, sagte meine Mutter mit einiger Anstrengung, »war so rücksichtsvoll und gut gegen mich, mir den Heimfall eines Teiles der Leibrente zu sichern.« »Wie viel?« frug Miss Betsy. 105 Pfund jährlich«, sagte meine Mutter. »Er hätte es schlimmer machen können«, sagte meine Tante. Das Wort war ganz passend für den Augenblick. Der Zustand meiner Mutter hatte sich so sehr verschlimmert, dass Peggotty, welche jetzt mit dem Teebrett und Licht hereintrat und auf den ersten Blick ihren Zustand erkannte, sie so rasch als möglich in die obere Stube hinaufbrachte und sofort Ham Peggotty, ihren Neffen, der seit einigen Tagen als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gewesen war, nach der Hebamme und dem Doktor schickte. Diese verbündeten Mächte wunderten sich nicht wenig, bei ihrer Ankunft eine unbekannte Dame von gestrengem Aussehen vor dem Feuer sitzen zu sehen. Sie hatte den Hut an dem zusammengeknüpften Bande über den linken Arm hängen und stopfte sich die Ohren mit Baumwolle zu. Da Peggotty nichts von ihr wusste und meine Mutter über sie nichts geäußert hatte, blieb sie ein vollständiges Rätsel in der Wohnstube, und die Tatsache, dass sie ein Baumwollmagazin in der Tasche hatte und die Baumwolle auf besagte Weise in die Ohren stopfte, schmälerte die Feierlichkeit ihrer Gegenwart nicht im Mindesten. Nachdem der Doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war und wahrscheinlich vermutete, dass er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde beisammenbleiben müssen, traf er Anstalt, höflich und gesellig zu sein. Er war der sanfteste seines Geschlechts, der gutmütigste aller Männer. Er ging seitwärts durch die Tür, wenn er kam oder ging, um weniger Raum wegzunehmen. Er ging so leise wie der Geist in Hamlet und langsamer. Er trug den Kopf auf eine Seite geneigt, halb in bescheidener Herabsetzung seiner selbst, halb in bescheidenem Entgegenkommen gegen andere. Es wäre noch zu wenig gesagt, dass er kein böses Wort für einen Hund hatte. Er hatte kein böses Wort für einen tollen Hund. Ein sanftes oder ein halbes Wort hätte er für ihn gehabt, denn er sprach so langsam, als er ging, aber grob hätte er auf keine Weise gegen ihn sein können. Mr. Chillip sah meine Tante mit dem Kopfe auf die Seite geneigt sanft an, machte eine kleine Verbeugung und sagte, auf die Baumwolle anspielend, indem er leise sein linkes Ohr berührte, »Lokale Gereiztheit, Madame?« »Was?« entgegnete meine Tante und zog die Baumwolle wie einen Kork aus dem einen Ohre. Mr. Chillip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen, wie er meiner Mutter später erzählte, dass es noch ein Glück war, dass er die Fassung nicht verlor. Aber er wiederholte sanft, »Lokale Gereiztheit, Madame?« »Unsinn«, erwiderte meine Tante und stöpselte das Ohr wie mit einem Schlage wieder zu. Mr. Chillip konnte nun weiter nichts tun, als sie schüchtern anzusehen, während sie da saß und in das Feuer starrte, bis man ihn wieder hinaufrief. Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er zurück. »Nun«, sagte meine Tante und nahm die Baumwolle aus dem ihm am nächsten befindlichen Ohre. »Nun, Madame«, entgegnete Mr. Chillip, »wir machen langsame Fortschritte, Madame.« »Pah«, sagte meine Tante mit einem vollständigen Triller, die verächtliche Ausrufung verlängernd, und stöpselte sich wieder zu wie vorhin. »Wahrhaftig, wahrhaftig«, wie Mr. Chillip später meiner Mutter sagte, er war fast betroffen, natürlich bloß vom ärztlichen Gesichtspunkte aus. Aber dennoch starrte er sie fast 2 Stunden lang an, bis man ihn wieder rief. Nach abermaliger Abwesenheit kehrte er nochmals zurück. »Nun«, sagte meine Tante und nahm die Baumwolle wieder aus dem einen Ohre heraus. »Nun, nun, Madame«, erwiderte Mr. Chillip, »es geht langsam vorwärts.« »Ja«, sagte meine Tante in so barschem Tone, dass Mr. Chillip es für wahr nicht länger aushalten konnte. »Es war ganz geeignet, ihn zu entmutigen«, äußerte er später. Er ging lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln im starken Zug auf die Treppe, bis man wieder nach ihm schickte. Ham Peggotty, der in die Freischule ging und in seinem Katechismus sehr fest war, weswegen er als glaubwürdiger Zeuge betrachtet werden muss, berichtete am nächsten Tage, er habe eine Stunde später zur Stubentür hereingeguckt und sei sofort von Miss Betsy, die in großer Aufregung auf- und abgegangen, gewahrt und erwischt worden, bevor er sich habe flüchten können. Er berichtete ferner, dass man zuweilen Fußtritte und Stimmen in den oberen Zimmern gehört, welche wahrscheinlich die Baumwolle nicht ganz ferngehalten, wie er aus dem Umstande geschlossen, dass ihn die Dame offenbar als ein Opfer festhielt, an dem sie ihrer überströmenden Aufregung, wenn die Klänge am lautesten waren, Luft machen konnte. Dass sie ihn beim Kragen gepackt gehalten und in der Stube auf- und abgeführt, als ob er zu viel Laudanum genossen, ihn alsdann geschüttelt, ihm in das Haar gefahren, die Wäsche zerzaust und die Ohren verstopft, als ob sie dieselben mit ihren eigenen verwechselte und ihn auf andere Weise gemisshandelt habe. Diese Erzählung wurde zum Teil bestätigt durch seine Tante, die ihn 1:30 Uhr kurz nach seiner Befreiung, wo er so rot ausgesehen hatte, sah. Der sanfte Mr. Chillip konnte niemandem böse sein, am allerwenigsten zu einer solchen Zeit. Er trat durch die halb geöffnete Tür ins Zimmer, sobald er frei geworden war, und sagte in seiner sanftesten Weise zu meiner Tante: »Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können.« »Weshalb?« sagte meine Tante kurz. Mr. Chillip wurde wieder verlegen von der außerordentlichen Schroffheit meiner Tante. Er machte daher eine kleine Verbeugung und verzog sein Gesicht zu einem sanften Lächeln, um sie zu besänftigen. »Oh, dieser Mann! Was er nur macht!« rief meine Tante ungeduldig. »Kann er nicht sprechen?« »Seien Sie ruhig, meine liebe Madame«, sagte er mit seiner sanftesten Stimme. »Es ist durchaus keine Ursache zur Besorgnis mehr vorhanden, Madame. Beruhigen Sie sich.« Man hat es damals fast wie ein Wunder betrachtet, dass meine Tante ihn nicht schüttelte und das, was er zu sagen hatte, aus ihm herausschüttelte. Sie schüttelte nur drohend mit dem Kopfe auf eine Art, die ihn zittern machte. »Nun, Madame«, begann Mr. Chillip von Neuem, sobald er wieder etwas Mut gefasst hatte, »es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.« Während der 5 Minuten, die Mr. Chillip zu dieser Rede brauchte, sah ihn meine Tante scharf an. »Wie befindet sie sich?« sagte meine Tante und schlug ihre Arme, an deren einem der Hut immer noch hing, vor der Brust übereinander. »Sie wird sich bald ganz wohl befinden, hoffe ich«, erwiderte Mr. Chillip, »sowohl als wir von einer jungen Mutter und unter so betrübten häuslichen Umständen erwarten können. Es steht gar nichts im Wege, wenn Sie sie jetzt besuchen wollen, Madame. Es dürfte für Sie von Nutzen sein.« »Und Sie? Wie befindet Sie sich?« sagte meine Tante kurz. Mr. Chillip legte den Kopf noch ein wenig mehr auf die eine Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswürdiger Vogel. »Das Mädchen«, sagte meine Tante, »was macht es?« »Madame«, erwiderte Mr. Chillip, »ich glaubte, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sagte kein Wort, sondern nahm ihren Hut bei dem Bande wie eine Schleuder, führte damit einen Streich gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte den Hut aufs Haupt und ging und kam nicht wieder. Sie verschwand wie eine unzufriedene Fee oder wie eines jener übernatürlichen Wesen, welche zu schauen dem Volksglauben nach ich die Gabe hatte, und kehrte nie wieder zurück. Nein, ich lag in meinem Korb und meine Mutter in ihrem Bette. Aber Betsy Trotwood Copperfield war für immer hinübergeschwunden in das Land der Träume und Schatten, in jene grauenvolle Region, aus der ich vor so kurzer Zeit gekommen war. Und das Licht aus dem Fenster unseres Zimmers schien hinaus auf das irdische Ziel aller Reisenden aus dieser Region und auf den Hügel über dem Staube desjenigen, ohne den ich nie gewesen wäre. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 18. November 2024.